und die Söhne Rubens, des Erstgeborenen Israels, denn er war der Erstgeborene, als er aber das Lager seines Vaters entweiht hatte, wurde sein Erstgeburtsrecht den Söhnen Josefs, des Sohnes Israels, verliehen, nur dass er im Geschlechtregister nicht als Erstgeborener eingetragen werden sollte. Denn Juda hatte die Obmacht unter seinen Brüdern, und zum Fürsten ward einer aus ihm genommen, aber das Erstgeburtsrecht wurde Josef zuteil, die Söhne Rubens also, des Erstgeborenen Israels, waren Hanoch, Palu, Hitzron und Kami. Die Söhne Jols waren, sein Sohn Semaja, dessen Sohn Geoge, dessen Sohn Simai, dessen Sohn Micha, dessen Sohn Reaja, dessen Sohn Baal, dessen Sohn Bera, den Tilhat-Pilneser, der König von Assyrien, in die Gefangenschaft führte, er war ein Fürst der Rubeniten. Und seine Brüder nach ihren Geschlechtern, wie sie nach ihrer Abstammung verzeichnet wurden, waren, der erste Jael und Sachaja und Bela, der Sohn Asas, des Sohnes Semas, des Sohnes Jols, der wohnte zu Aror und bis Nebo und Baalmeon. Und nach Osten zu wohnte er bis an den Rand der Steppe, die sich vom Euphratstrome her erstreckt, denn ihre Herden waren zahlreich in Gilead. Zur Zeit Sauls aber führten sie Krieg gegen die Hagriter, und als diese durch ihre Hand gefallen waren, besetzten sie ihre Zeltlager auf der ganzen Ostseite von Gilead. Die Söhne Gads aber wohnten ihnen gegenüber im Lande Basan bis Salcha, Joel, der Erste, und Safan, der Zweite an Rang, und Jenai und Safat in Basan. Und ihre Brüder nach ihren Familien waren Michael, Mesolam, Seba, Jorai, Jekan, Sia und Eber, zusammen sieben. Dies sind die Söhne Abihails, des Sohnes Huris, des Sohnes Jaroas, des Sohnes Gileads, des Sohnes Michaels, des Sohnes Jeseseis, des Sohnes Jados, des Sohnes Bus. Ahi, der Sohn Abdils, des Sohnes Gunes, war ein Haupt ihrer Familien. Und sie wohnten in Gilead, in Basan und den zugehörigen Ortschaften und auf allen Weidetriften Sarons bis an ihre Ausgänge. Diese alle wurden aufgezeichnet zur Zeit Jotams, des Königs von Juda, und zur Zeit Jerobims, des Königs von Israel. Die Rubeniten, die Gadeten und der halbe Stamm Manasse, was tapfere Männer waren, die Schild und Schwert trugen und den Bogen spannten und Kampf geübt waren, 44.760 kriegstüchtige Männer, die führten Krieg mit den Hagritern und mit Jetur, Naphis und Nodab. Und es ward ihnen geholfen wider sie und die Hagriter wurden samt allen ihren Verbündeten in ihre Gewalt gegeben. Denn sie hatten während des Kampfes zu Gott um Hilfe geschrien, und er ließ sich von ihnen erbitten, weil sie auf ihn vertraut hatten. Und sie führten ihre Herden als Beute hinweg, 50.000 Kamele, 250.000 Schafe und 2.000 Esel, dazu 100.000 Menschen. Denn es waren viele vom Schwert durchbohrt gefallen, weil der Krieg von Gott geordnet war. Und so wohnten sie an ihrer Stadt bis zur Wegführung. Und die Angehörigen des halben Stammes Manasse wohnten im Lande von Basan bis Baal Hermon und bis zum Senir und zum Hermongebirge. Sie waren zahlreich, und dies waren ihre Familienhäupter, Epher, Jisai, Eliel, Asriel, Jeremia, Hodavia und Jadil, tapfere Krieger, hochgefeierte Männer, Häupter in ihren Familien. Als sie aber gegen den Gott ihrer Väter treulos handelten und mit den Göttern der heidnischen Völkerschaften buhlten, die Gott vor ihnen vertilgt hatte, da reizte der Gott Israels die Wut Puls, des Königs von Assyrien, und die Wut Tilgat-Pilnesers, des Königs von Assyrien, an, dass er die Rubeniten, die Gadeten und den halben Stamm Manasse hinwegführte und sie nach Hala, Habor, Hara und an den Fluss Gosan brachte, bis auf den heutigen Tag. Die Söhne Levis waren, Gersohn, Kahat und Merari. Und die Söhne Kahats, Amram, Jesar, Hebron und Uziel. Und die Söhne Amrams, Aaron, Mose und Mirjam. Und die Söhne Aarons, Nadab, Abihu, Eliasar und Itamar. Eliasar erzeugte Pinehas, Pinehas erzeugte Abisua, Abisua erzeugte Buki, Buki erzeugte Usi, Usi erzeugte Seraja, Seraja erzeugte Merajot, Merajot erzeugte Amaya, Amaya erzeugte Ahitub, Ahitub erzeugte Zadok, Zadok erzeugte Ahimaaz, Ahimaaz erzeugte Asaja, Asaja erzeugte Johanan, Johanan erzeugte Asaja, das ist der, welcher Priesterdienst zett in dem Tempel, den Salomo zu Jerusalem erbaut hatte. Asaja aber erzeugte Amaja, Amaja erzeugte Ahitub, Ahitub erzeugte Zadok, Zadok erzeugte Salum, Salum erzeugte Hilkia, Hilkia erzeugte Asaja, Asaja erzeugte Seraja, Seraja erzeugte Josadak. Josadak aber zog von dannen, als Jahwe die Bewohner von Juda und Jerusalem durch Nebukadnezar hinwegführen ließ.